Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe Macht über Menschen. Wer von euch hat Macht über Menschen? Im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, sexuell vielleicht? Wer ist euch hörig? Und mit welchem Gefühl habt ihr Macht über Menschen? Mit einem vielleicht zwiespältigen Gefühl, vielleicht genießt ihr es oder vielleicht ist es euch auch gar nicht so ganz angenehm und ganz recht. Also, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Marc, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Marc. Alles klar? Ja, bei dir auch? Weil ich auf Fernsehreise. Ja, ich finde dich wunderbar. Okay. Du hast Macht über Menschen? Ja, kann man so sagen. Inwiefern? Weil wir haben hier in unserer Stadt, haben wir so, sind wir so eine Gruppe, also die Leute sagen, wir wären eine Gang und so, ja, Amerika, aber da scheißen wir drauf. Marc, hör mal, der Fernseher ist doch nicht leise gedreht genug. Möchten wir aufmachen? Ja, den Ton einfach ganz runter. Ist hier jetzt wieder gut? Ja, okay, jetzt geht's, ja. Ja, also, wo war ich? Also, wir haben so eine Gang, also sagen die Leute, aber wir sagen ja, dass wir eine Clique sind und so. Und ja, die Leute haben Angst vor uns, weil die meisten von uns gehen noch zur Schule und so. Und die legen sich mit den Lehrern an und prügeln sich ziemlich oft. Und du bist der Führer? Ja, kann man so sagen. Ich und mein Freund haben damit so angefangen, die Clique so aufgebaut. Wie groß ist denn die Clique? Nennen wir es Clique. So fest 15 Mann, da haben wir auch noch andere, die sehen wir nicht jeden Tag, aber... Immerhin. So ganz fest immer 15 Mann, die wir uns täglich treffen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Clique und einer Gang? Ja, Gang ist so aus Amerika, die Sachen, die ballern Leute ab und also so. Ist mehr gewalttätig? Ja, mehr gewalttätig. Dennoch, sagst du, haben die Leute vor euch, 15 Leuten ungefähr, auch Angst? Ja, die haben Respekt eher. Auch Angst, weil die denken, wenn sie an uns vorbeigehen, wir würden direkt draufschlagen, so ist aber nicht so. Aber es ist sicher schon mal passiert, sonst hätten die auch keinen Respekt für euch. Nochmal. Ich sag, es ist sicher schon mal passiert, sonst hätten die auch keinen Respekt für euch. Ja, es ist schon mal passiert, aber das war was anderes, weil es war so, ein paar Kumpels von mir, ne? Der Manuel und David heißen die, sind in der Stadt gewesen, ne? Warte mal kurz. Hey, mach mal die Musik leiser. Ich bin wieder dran, ne? Ja, ich höre es schon, ja. Ja, mein Bruder, der blöd ist, muss ja, der machen. Hat die Musik zu laut. Ja, war der David und der Manuel? Ja. Sind durch die Stadt gegangen, ne? Ja. Die wollten Klamotten holen oder so, ja, Klamotten. Durch die Stadt gegangen sind da zwei Typen gekommen, ne? Gucken die so an, ne? Und so drehen sich um, Manuel und David, gucken so und dann sagen die, ey, Hurensöhne. Sind die abgehauen sind hinterher, haben die dann getroffen an der Ecke und dann haben die verprügelt. Weil Hurensöhne, also wenn meiner... Also, ihr habt euch beleidigt gefühlt? Ja, ja, also und die beiden haben sich beleidigt gefühlt, ja, Hitsch auch, normal. Ja. Wenn einer zu einem Hurensohn sagt, da ist das schon was Beleidigendes. Ja, ist aber vielleicht kein Grund, einem die Nase einzuschlagen, einem anderen. Ja, das ist ja schon ziemlich primitiv, wenn jemand das sagt. Ne? Man muss dann ja nicht so primitiv reagieren. Aber das ist ein anderes Thema. Sind das ausschließlich Jungs in eurer Clique? Ja, wir haben auch Mädels, unsere Freundin. Meine Freunde sind auch dabei. Was, jetzt hast du gesagt, du mit deinem Freund zusammen, ihr seid quasi die Anführer. Ja. Und die Sendung heißt ja, ich habe Macht über Menschen. Inwiefern hast du denn Macht oder habt ihr Macht über also den Rest? Die Leute, wie soll ich sagen, die anderen, die sind so, die gehen uns hinterher, also... Also wenn was ihr sagt, machen, die machen das auch mit. Also ihr könnt quasi anweisen, heute Abend machen wir das und das und ja, die ziehen und mit. Ja, gehen wir dahin, morgen da. Und ich sag ihnen das auch immer, ihr braucht mir nicht hinterher zu danken, die so Schoßhündchen, weil ich finde das nicht gut, aber... Sag mal, Marc, wenn du jetzt sagen würdest, hier, der und der hat mich provoziert, der hat mich beleidigt... Klar, wären direkt dabei. Die wären sofort dabei? Die wären direkt wenn dabei. Du sagst, schlag drauf, schlagen die drauf. Das würde ich auch machen, weil das sind meine Freunde und ich kann denen vertrauen, das weiß ich auch. Also die würden immer hinter mir stehen. Also das ist ja schon doch eine große Macht, ne? Und wenn man sagt, hier, die haben das gemacht, schlag drauf und die schlagen drauf, ist das schon eine ganze Zeit. Bauchpinselt dich das auch ein bisschen? Schmeichelt dir das, dass du... Nur mit dem Fingerschnitten brauchst ja, und die das machen Ja, das schmeißt mich schon, wenn Leute mir sagen, ja, du bist korrekt, ich respektiere dich voll. Warum soll ich dann sagen, ja, das scheiß drauf, ich finde das gut. Also wenn mich Leute respektieren, ist das was Gutes. Gab es denn da so Rangeleien in dieser Clique auch, bis ihr quasi so die Führer wart, oder war das von Anfang an klar? Ja, es war von Anfang an klar. Warum? Weil wir beide damit angefangen haben. Weil ihr die gegründet habt, quasi. Ja, Ja, kann man so sagen. Ja, wir haben uns in der Schule getroffen, wurde immer größer, so als ist. Gab es denn dann auch schon mal so Machtrangeleien zwischen anderen Jungs, die vielleicht dann auch die Führerschaft? Ja, es gab mal einen, der meinte so, ach, ihr beide, ihr habt auch die Bestimmung über die Clique und so, ihr macht das alles kaputt. Man so sein Problem mit uns haben, sagt das auch den anderen. Hat er mit anderen gesprochen, hat gesagt, der soll sich verpissen, weil so, wenn er was gegen uns hat, kann er direkt verpissen. Die sind alle in eurem Alter so ungefähr, 16, 15, 17? So von, ja, der Kleinste ist 14 und dann geht's bis 17, 18, also 18 ist der Größte. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Oder wie lange? Also schon seit 2 Jahren jetzt hier, anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du jetzt heute, wo du vielleicht 17 bist und ein bisschen reifer auch, sagst, da habe ich diese Macht eigentlich falsch eingesetzt, beim Missbrauch, die ich da hatte? Ja, war schon mal in der Schule so, weil da waren so Leute, ja, sind wir über die Schule aufgegangen, Raucherecke, einer am Rauchen, ne? Dann war der Typ, der hat so doof gegrinst, also ich fand, jetzt bin ich nicht mehr so, also der hat so doof gegrinst, das hat mir nicht gefallen, wie er gelacht hat. Da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, geh mal hin und knallen eine, weil er kleiner als ich war, ne? Geht hin, hat in eine geknallt und jetzt denke ich darüber total anders, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Heute würdest du cooler. Ich kämpfe nicht, würde cooler reagieren. Ja, das meine ich auch gerade mit dem Hurensohn, ne? Man sollte sich nicht wegen jedem... Ja, wir sind auch ziemlich lockerer geworden jetzt, so, ist nicht mehr so extrem. Wie wird das weitergehen? Irgendwann werdet ihr euch vielleicht auflösen oder möchtest du gerne in so einer Gruppe bleiben, wo du auch so eine Führerschaft haben wirst, später mal? Ich schätze, wir werden immer zusammenbleiben, das weiß ich jetzt schon. Wir haben die gleichen Interessen, so musikmäßig, so Hip-Hop, so, alle stehen auf sowas. So. Ja, vielleicht seid ihr irgendwann mal so in 50, 60 Jahren so eine alten Gang, ne? Kann ja sagen. Ja, das wäre cool. Also, das war schon mal gesagt, wenn wir uns mal aus den Augen verlieren, so in ein paar Jahren. Eine Rentner? Wir nochmal hier an der gleichen Stelle, treffen uns wieder an den und den Tag. Genau, eine Rentner-Gang. Ja, das wäre cool, so. Okay, auf jeden Fall, so gewaltmäßig geht nicht so viel bei euch ab oder passiert nicht so viel, hoffe ich jedenfalls. Ja, schon, aber nicht so extrem, jeden Tag nicht. Ja, ich hoffe es. Und wenn dann auch... Aber eigentlich nur, wenn wenn es um unsere Freunde geht, wenn unsere Freunde von mehreren Leuten angemacht werden oder wenn unsere Leute ich sag jetzt mal unsere Mütter beleidigen, weil ich finde das nicht gut. Also ich respektiere meine Mutter, ich liebe meine Mutter. Ja, ist ja auch klar, ist ja auch gebongt. Aber ich höre immer wieder dieses Wort, wenn ich angemacht werde. Von Leuten so wie dir oder von vielen jüngeren Leuten. Ich kapiere das nicht, Marc. Was heißt das, angemacht? Wenn zum Beispiel, ich war vorhin mal alleine, ne? War ich ganz alleine, gehe durch die Stadt. Direkt so ein paar Typen, eine größere Gruppe, da gibt es auch noch so einen Platz, da hängen auch welche ab. Bin ich da vorbeigegangen, direkt angeguckt, angepöbelt, angerempelt, ey, was machst du hier, verpiss dich. Haben die bei dir gemacht? Gefällt mir nicht, ja. Da sind wir am anderen Tag mit unseren Leuten hingegangen, erstmal geredet, ging nicht. Und dann war Schlägerei. Das aber Marc, warum geht man dann einfach nicht weiter und denkt, leckt mich doch alle und geh nach Hause? Ja, das ist ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Also wir gehen dahin, wir wollten erst sprechen, so was sollte das gestern, hat ein Problem können, dass ich scheiße. Nein, aber warum seid ihr überhaupt wieder hingegangen? Du hättest doch einfach sagen können, leck mich und schwamm drüber. Ja, das ist halt so heute. Ich weiß, ich bin da hingegangen, weil die haben mich angepüffelt. Dann sage ich, ey, ich repräsentiere jetzt mal meine Gruppe, mit denen ich habe hingegeben. Ja, aber ich meine, ich sage das deshalb, weil letztendlich eskaliert es doch immer in Gewalt. Ja, aber das Gute dabei ist, sie haben keine Probleme mit den Leuten. Danach war alles geklärt. Ja, aber so das Sachen... Das ist meistens so. Ja, aber es kann halt irgendwann auch mal passieren, dass solche Auseinandersetzungen übel ausgehen, ne? Mit schweren Verletzungen. Vielleicht sogar, dass einer hops geht dabei. Kann passieren. Keiner, also. Nee, natürlich, ja. Ich hoffe, schwere Körperverletzungen und sowas war schon, aber... Na siehste, ich bin draufgegangen nicht. Möchtest du dafür verantwortlich sein, dass vielleicht irgendwann mal einer zeitlebens im Rollstuhl sitzt, nur weil du zugeschlagen hast? Ja, davor habe ich auch Schiss, wenn ich zuschlage, weil ich Angst habe, also, mich mehr kontrollieren zu können. Ich finde, Marc, wenn man Macht über Leute hat, ne, hast du ja auch, hat man auch Verantwortung. Und die musst du dir halt immer wieder klar machen, dass du auch behutsam mit dieser Macht umgehst. So, und vielleicht, na, dann bin ich schon nicht mehr da, aber vielleicht gibt das doch nochmal was mit der Rentner-Gang. Ja, aber cool, ich will mal treffen. Marc, grüß die anderen. Ja, okay, Marc. Tschüss. Du bist ziemlich cool, ne? Tschüss. Tschüss. Nicole ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nicole, du hast auch Macht über Menschen? Ja, in gewissem Sinne schon. Ja, erzähl. Also, ich bin in einem FKK-Sauna-Club tätig. In einem FKK-Sauna-Club? Ja. Aber in der Sauna ist man doch immer FKK, oder nicht? Ja, klar, aber nicht in diesem Sinne. Also, ich biete mich da selbst an. Ach so. Ja, also ich bin ein Gewerbetätig. Dieser Groschen muss jetzt erstmal rutschen, ja. Ja, ich verstehe dich auch ziemlich schlecht. Naja, ja. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich geil, in dem Sinne Macht über Menschen zu haben, wenn ich denen eventuell sogar ein bisschen wehtun kann. Aber ich bin jetzt nicht speziell Domina oder so. Mhm. Aber du musst, wir wollen es klar sagen, du arbeitest als Prostituierte. Ja. Ja, in einem Saunaclub. Ja. Mhm. Ist das denn ein SM-Saunaclub? Nein. Nein, es ist ein normaler. Also ein ganz Club. Normaler. Ja. Nur, dass da vielleicht ab und zu mal ein paar abgedrehte Gäste reinkommen, die ein bisschen härter angepackt werden wollen. Mhm. Das mache ich gerne. Sag mir doch mal ein zum Beispiel, vielleicht aus jüngster Zeit, wo du das so gespürt oder gar auch genossen hast, dass du die Macht dann in dem Moment über den Mann hast. Ja, das war letzten Sonntag. Da kam ein Gast mir und der liebt es, in die Brustwarzen gekniffen zu werden. Mhm, mit den Fingern? Ja, mhm. Mit den Fingern. Nicht und mit einer Zange? Nein, nicht mit einer Zange, alles ganz natürlich. Mhm. Während er mir französisch was besorgt. Mhm. Und da muss ich zugeben, habe ich fast einen Orgasmus bekommen. Mhm. Einfach, weil es einfach tierisch dreckig ist und Spaß macht. Mhm. Also die Machtausübung bestand darin, dass das Kneifen in die Brustwarzen quasi. Ne? Und dass du ihn das dadurch richtig in Fahrt gebracht hast. Ne? Und ich habe das auch zwischendurch unterbrochen. Mhm. Und da ist er richtig geil geworden. Mhm. Ja. Dieses löst sich natürlich dann immer sofort danach auf, ne? Dieses Machtverhältnis. Ja. Mhm. Kannst du beschreiben, warum dir das so viel Spaß macht, eine solche Macht, wenn sie auch, die ist ja nur sehr kurz, ne? Über Menschen, dann über deine Kunden zu haben? Ja. Wie soll ich es beschreiben? Es liegt halt in meiner Hand, wie es weitergeht. Mhm. Und ich liebe dieses Gefühl, dass man mich geil findet. Dass man auf mich steht, auf mich abfährt und mir in dem Sinne auch ziemlich vertraut, was ich da mache. Mhm. Ich könnte ja jemandem wirklich wehtun. Mhm. Und das möchte ich natürlich nicht. Steht da vielleicht auch noch was ganz anderes? Steckt da vielleicht was ganz anderes noch hinter? Ich frage mal, ist vielleicht das ein bisschen um die Ecke interpretiert, gedacht? In dem Moment bist du wirklich die Herrscherin. Ja. So im normalen Leben seid ihr, die Prostituierten, ja nicht gerade sehr angesehen. Und wahrscheinlich, vielleicht sogar sprechen die Männer, die du gerade bedienst oder denen du gerade bedienst, im normalen Leben schlecht über dich. Aber in der Sekunde, da hast du die Macht. Ist das vielleicht auch so eine Genugtuung? Sicher. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Wie lange bist du in dem Gewerbe schon? Erst seit 2 Monaten. Erst 2 Monaten erst. Aha, wie bist du da reingekommen? Ein Ex-Freund von mir hat mal gesagt, ich wäre ziemlich gut im Bett, ich könnte ein Gewerbe aufmachen. Das fand ich damals eine ziemliche Beleidigung. Ja, allerdings. Und im anderen Sinne schon wieder nicht, weil hinterher hat er auch mal zugegeben, dass ich wie eine Droge auf ihn wirken würde und dass er nicht von mir loskommt, irgendwie, auch sexuell gesehen. Mhm. Und irgendwann bestand mal die Möglichkeit, in einem Club anzufangen und ich habe mir den auch angeguckt, aber der hat mich nicht gerade inspiriert und irgendwie habe ich mir dann einen anderen Club gesucht. Aber du sagst, irgendwann bestand die Möglichkeit, in einem Club anzufangen. Die Möglichkeit besteht ja nicht irgendwie so. Wie hat sich die denn ergeben? Ein anderer Ex-Freund von mir hat einen Club aufgemacht. Also da war ein Bekanntschaftsverhältnis schon. Mhm. Ja. Seit 2 Monaten bist du jetzt da tätig. Ist das dein Hauptjob? Ja, ja. Inzwischen schon. Und du fühlst dich gut dabei? Ich fühle mich pudelwohl. Pudelwohl. Pudelwohl. Was hast du vorher beruflich gemacht? Zahnarzthelferin. Sehr spaßig. Also Krankenschwestern und Arzthelferinnen, was aus denen so alles wird, das habe ich hier in der Sendung schon einige Male gehört. Die krassesten Dominas zum Beispiel. Ja, ich würde auch gerne mal zu einer gehen und ein bisschen lernen. Also diese Veranlagung spürst du schon in dir. Ja. Wäre das so eine berufliche Weiterentwicklung für dich, vielleicht ein eigenes Domina-Studium mal sogar zu haben? Also im Moment spiele ich eher mit dem Gedanken, mein Abitur nachzumachen morgens und dann halt nachmittags oder am Wochenende arbeiten zu gehen und später Sexualwissenschaften und Psychologie zu studieren. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn du so viel praktische Erfahrung dann auch schon hattest, ne? Ja. Wenn du irgendwann mal Akademikerin wirst. Ja. Aber ich glaube, dass diese Ader, die jetzt gerade da in dir geweckt wurde, die ist da, ne? Und die wirst du... Du bist ja erst 22 Jahre alt, die wirst du wahrscheinlich heftig noch ausleben. Hoffe ich doch mal. War das denn jetzt, bevor du in diesen Job reingekommen bist, war das denn da auch schon so, dass du Spaß daran hattest, mal im Bett Männer zu beherrschen, wenn auch nur für eine Stunde oder vielleicht noch für eine kürzere Zeit? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, da hat es mir eigentlich noch am meisten Spaß gemacht. Mhm. Ich bin nicht diejenige, die auf dem Rücken liegt und sich bedienen lässt. Mhm. Und ab und zu möchte ich auch schon mal ein bisschen härter angepackt werden. Mhm. Ist es bei dir ausschließlich im sexuellen Bereich so? Oder könntest du dir vorstellen, dass du auch Lust daran empfinden würdest, gesellschaftlich irgendwie Macht auszuüben oder politisch vielleicht aktiv irgendwann zu sein. Kannst du dir das auch vorstellen? Indem ich für Prostituierte spreche vielleicht, aber sonst nicht. Sonst nicht. Sonst nicht. Dafür, glaube ich, bin ich nicht ehrgeizig. Also es gibt keine Bundestagspräsidentin Nicole demnächst. Auf keinen Fall. Ja, wir, das habe ich jetzt auch gar nicht unterstellt. Wir lachen darüber, ne? In Italien gab es ja einen Pornostar, der im Parlament gesessen hat. Ne? Oder er sitzt immer noch im Parlament. Oder irgendwas war da vor einer Weile. Ich habe den Namen vergessen. Ja. Warum nicht bei uns auch? Ne? Ihr kennt das Leben ja nur wirklich von ganz unten auf. Ja. Ja. Gut, du hast Freude, wenn du Männer beherrschst, vor allen Dingen, wenn du ihn so kräftig in die Brustwarzen kneifen kannst. Auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Gut. Tschüss. Ich habe Macht über Menschen, das ist das Thema heute Nacht. Wenn ihr das Gefühl habt, oder annähernd das Gefühl habt, dass ihr auch Macht ausüben könnt auf mehrere Menschen, oder ausübt sogar, oder dass ein Mensch, ein spezieller Mensch unter eurer Macht steht, dann ruft mich mal an, erzählt mir, wie das so ist, ob euch das gefällt oder ob ihr da so vielleicht auch zwiespältige, ambivalente Gefühle bei habt. Das kann ja im Beruflichen sein. Ich würde auch gerne mit einem Politiker mal reden, wenn sich jemand traut, hier anzurufen. Ich weiß, dass sehr viele Politiker nach dieser Sendung verfolgen. Das kann im privaten Bereich sein oder es kann, wie wir es gerade auch gehört haben, im sexuellen Bereich sein. Ich habe Macht über Menschen, 0800 567 8111. Und wenn ihr mir faxen wollt, macht es bitte unter 0800 567 8110. Natascha ist jetzt dran. Natascha ist 20 Jahre alt. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja. Und zwar habe ich Macht über Männer. Du hast Macht über Männer. Die Stimme klingt, ich bin ja schon ganz eingeschüchtert. Ja. Und zwar, also lerne ich jede Woche einen anderen Typen kennen. Wo? So in der Arbeitsstelle, in der Diskothek. Was machst du vom Beruf? Ich mache Hotelfachfrau. Aber du bist keine Prostituierte? Nein, so heißt es nicht. Nein. Du bist Hotelfachfrau? Ja. Was machst du genau im Hotel? Ich mache Kellnerin. Kellner. Also Gastronomie. Gastronomie im Hotel. Mhm. Ja. Und zwar lerne ich da die Typen auch kennen und zwar auch auf der Straße. Mhm. Ja, und dann reden die mit mir und dann tauschen wir die Telefonnummern aus und dann telefonieren die dann mit mir. Mhm. Also nicht nur eine Stunde und so und 3-4 Stunden reden die dann mit mir. Mhm. Manchmal 5 Stunden. Und dann reden wir halt so immer und treffen uns. Ja. Ja, und dann machen die, was ich will. Also egal, was ich sage, die machen, was ich will. Und diese Erfahrung hast du immer und immer wieder gemacht? Ja, früher nicht, aber das hat jetzt so vor 2 Jahren angefangen damit. Du bist ja noch sehr jung, 20 Jahre alt. Ja, eigentlich wollte ich das ja nicht machen, aber ich meine, die machen das ja von selber, die Jungs und die Männer auch. Und hast du einen Freund auch noch? Ja, ich habe einen festen Freund und ich habe Schluss mit dem seit so 2 Wochen circa. 2 Wochen. Und also der hat alles rausgekriegt, dass ich alles so... Also du hast diese, also alles hintergehe und so. Du hast diese Männergeschichten... laufen gehabt, während du einen festen Freund hattest. Ja. Du hast ja mit den Männern telefoniert, sagst du. Was hast du denn hinterher mit denen gemacht, wenn ihr euch dann getroffen habt? Also, weil wir uns getroffen haben, ich habe auch irgendwie kein schlechtes Gewissen gehabt, irgendwie auch. Kein schlechtes? Nein. Nein. Auf jeden Fall. Also kein schlechtes Gewissen diesen Männern gegenüber oder deinem Freund gegenüber? Auch so meinem Freund gegenüber, weil der war immer so komisch zu mir und deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum soll ich das nicht machen irgendwie? Weil ich auch immer dachte, er macht das. Gut. Deswegen, klar, aber er machte das nicht, ich machte es dann immer. Ja, klammern wir den Freund mal aus. Bleiben wir mal bei den Männern, von denen du sagst, du hast Macht über diese Männer. Was ist denn dann passiert, wenn du sie getroffen hast? Dann haben wir uns getroffen und dann habe ich so meine Probleme erzählt, dass ich so auch Probleme mit finanzielle Gründe. Mhm. Und zwar haben die dann gesagt, ja, sollen wir dir helfen? Habe ich erstmal so nein gesagt und so. Und ich wollte es einfach eigentlich nicht. Bis die dann gesagt haben, doch, wir machen das für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr denkt. Aber ich habe gesagt, ich kann das nicht zurückzahlen. Dann meinten die, nee, brauchst du auch nicht zurückzahlen. Also du hast die ausgenommen? Ja, und die haben mir einfach die Rechnung bezahlt. Welche Rechnung? Für Kleider, für Essen? Ja, oder? Kleider haben die mir auch gekauft, so Parfüme und so. Haben die dir auch größere Beträge geschenkt? Ja, so geschenkt, so. Ich weiß nicht so, nee, nicht in der Art. Aber also ich habe einen Vertrag gehabt, also einen Handyvertrag, habe auch sehr hohe Rechnung gekriegt. Mhm. Also so 3.000-4.000 Mark. Mhm. Und das haben die auch immer bezahlt. Das haben alle Männer, über wie viele Männer reden wir eigentlich jetzt im Moment? Wie ja, das sind so circa 10 bis 15. 10 bis 15 Männer. Vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Mhm. Lief denn dann sexuell da auch was? Ja, bei 1, 2 schon. Bei den anderen nicht? Nee, bei meinem festen Freund hatte ich das und bei noch so einem. Und bei den restlichen dann überhaupt gar nicht? Bei den restlichen wollte ich also nicht. Habe ich gesagt, immer, nee, habe ich mal abgeblockt. Aber die wollten doch wahrscheinlich, ne? Die wollten schon, aber ich habe immer so Ausreden genommen und dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt nicht. Und wie haben sich diese Verhältnisse dann wieder aufgelöst? Wie, also welche Art, also? Na, du hast die kennengelernt, habt euch getroffen und ja, dann haben die dich eingeladen. Und hattest du parallel zu diesen vielen Männern gleichzeitig Kontakt oder ist dann auch wieder ein Kontakt eingeschlafen? Nee, also wir haben jeden Tag angerufen, ich habe jeden Tag, manchmal habe ich sogar zwei, drei am Tag getroffen. Mhm. Und wie ist das im Moment? Mit wie viel hast du zurzeit Kontakt? Ja, auch so. Das Gleiche. Mit so vielen. Wie erklärst du dir das denn, dass die dir alle hörig sind? Ich weiß selber nicht. Ich meine, bist du so raffiniert? So hört sich das fast an, dass du die irgendwie ganz schön einspinnst. Ich weiß, aber ich will dir eigentlich nicht wehtun, ne? Mhm. Aber dann rufen die so an und dann reden sie mit mir so lieb und so nett. Und aber du machst das ja ganz geschickt. Die Jungs kommen ja nicht auf ihre Kosten. Ja. Du kriegst alles, was du willst. Ja, die machen das halt. Ich weiß auch nicht. Ich denke mir auch manchmal nach, warum machen die das? Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch verschiedene Köder auslegst. Ja. Ne, von denen, die dann wieder Hoffnung schöpfen, dass sie dich vielleicht dann nochmal in die Kiste kriegen. Ja, und dann sagen die auch immer, sollen wir heiraten und so. Dann sage ich immer so, dann lüge ich immer, sag ich ja. Vielleicht später. Ja, dann sage ich immer später noch, muss ich meine Ausbildung zu Ende machen und ich will alles erstmal hinter mir haben. Du bist ein ganz durchtriebenes Lügner, glaube ich. Ja, bin ich schon. Ne? Ja. Macht dir das Spaß, mit den Männern auch so Katze und Maus zu spielen? Du bist die Katze. Ja, irgendwie macht mir das Spaß, doch. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass du dich auch mal so richtig, ich weiß nicht, wie das bei deinem Freund war, mit dem du zusammen warst, dass du dich auch mal so ganz einem Mann hingibst und dem Vertrauen schenkst? Ja, nicht bei den allen. Hm. Nee, das ist mir klar. Ich meine so generell, das ist auch vorstellbar für dich, dass das ist möglich. Ja. Mhm. Also ich erzähle den Menschen schon so die Probleme und so. Manchmal lasse ich mir aber irgendwie das ausdenken und so, aber schon. Also du glauben mir das aber. Du lügst auch sehr viel in deinem Leben, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Irgendwann kann das ja auch mal nach hinten losgehen, ne? Ja, dass irgendjemand mal richtig sauer wird. Und ja, das war mein Freund, also der war sauer auf mich, weil ich das alles, der das auch irgendwie mal mitgekriegt, weil ich immer Anrufe gekriegt hatte. Mhm. Und da habe ich auch mal gelogen. Der meinte immer, wer ist denn am Telefon, habe ich immer gesagt, mein Cousin, habe ich immer angelogen. Mhm. Und dann wurde der wütend, irgendwie hat er drauf gekriegt und dann hat er Schluss gemacht. Richtig so, ne? Ja, hat mich irgendwie verletzt, aber ich habe ja nur ihn geliebt irgendwie. Wie lange warst du mit ihm zusammen? So anderthalb Jahre, zwei Jahre. Natascha, jetzt erklär mir doch mal bitte ganz ehrlich, warum du dich so verhältst. Warum machst du das? Ich weiß es nicht. Ich frage mich das selber manchmal. Aber okay, es macht mir irgendwie Spaß. Weil ja, aber es ist ja unfair den Männern gegenüber. Doch, ist schon unfair, aber die machen, weil mich haben auch so viele verletzt und so, dann denke ich mir auch irgendwie meinen Teil dabei und dann mache ich das auch irgendwie. Mhm. Bist du mal von einem Mann oder von Männern sehr, sehr stark verletzt worden? Ja, ich wurde einmal verletzt. Mhm. Also der hat mich auch betrogen, ist mir hintergangen und so und dann habe ich mir gedacht, warum das alles und so. Rührt das vielleicht alles aus dieser Erfahrung? Ja, das kann sein. Mhm. Dass du quasi jetzt der gesamten Männerwelt es heimzahlen willst, ne? Ja, irgendwie manchmal habe ich auch so den Ekel irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Dann ekle ich mich irgendwie vor Männern und dann wieder nicht, aber ich kann mit irgendwie, ich weiß es nicht. Also in der Zeit macht dir das noch Spaß? Ja, jetzt. Diese Macht auszuüben. Ja. Und du kennst wahrscheinlich auch also intuitiv alle Tricks, wie du es so hinkriegst, ne? Ja. Also die wollten mir auch schon Verlobungsringe und so kaufen, habe ich gesagt, nee, will ich noch nicht und so. Mhm. Und da habe ich gesagt, sonst gehe ich und dann sage ich mal, denkt ihr werdet der Richtige, ihr wisst das doch selber nicht. Also, das war Natascha, die Männermörderin, in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, die Männer immer so um den Finger wickelt, ne? Ja. Und sie dann wieder fallen lässt, wie heiße Kartoffeln. Ja. Hoffentlich gerate ich nie in deine Fänge, Natascha. Vielleicht ändere ich mich ja später so. Ja, das hoffe ich sehr. Ich meine, irgendwann ist das ja auch nicht mehr schön. Auch für dich ist das ja nicht schön. Irgendwann wird das auch langweilig und glücklich wirst du dabei nicht. Ja. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Natascha, schöne Grüße, alles Gute. Alles klar. Bye, bye. Tschüss. Stefanie, 22. Auch eine Frau. Hallo, Stefanie. Ja, hi. Eine Frau, die Macht ausübt. Ja, genau. Erzähl mal, inwiefern? Ja, also ich studiere in Koblenz. Was denn? Und ja, ich habe da einen Professor kennengelernt. Was studierst du? BWL. BWL. Mhm. Genau. Da lernt man das gleich mit den Kosten und Nutzen. Mhm, genau. Ja, und ich habe eine Affäre mit meinem Professor. Wie alt ist der? 42. 42. Mhm. Hast du ihn angebaggert oder ging das von beiden Seiten? Ging irgendwie am Anfang so von beiden Seiten. Gut, die Initiative vielleicht auch von mir. Doch, ich denke schon irgendwo von mir. Aber er ist drauf angesprungen. Mhm. Und dann waren wir einen Kaffee trinken. Mhm. Und ja, dann bin ich in die Offensiven gegangen. Mhm. Und dann war das doch ziemlich schnell klar, wie das laufen wird. Und wie läuft das jetzt im Moment? Ja, also so einmal in der Woche schlafe ich mit ihm. Ist er verheiratet? Ja, er ist verheiratet und hat auch zwei Kinder. Mhm. Seine Frau weiß natürlich nichts davon. Wo schlaft er miteinander? Bei dir? Kommt er dann zu dir? Nein. Wir mieten uns Hotels oder irgendwo im Auto oder wie gerade Lust und Laune. Mhm. Prinzip von beiden ist. Mhm. Ist es eine Beziehung, die rein sexueller Natur ist? Ja, also für mich auf jeden Fall. Bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ich meine, mittlerweile ist es halt ein ziemlich krasses Machtverhältnis, weil ich natürlich sehr viele Druckmittel habe. Du hast ihn ja vollkommen in der Hand. Ne? Ja, absolut. Und ich finde es total geil. Du findest es total geil? Ja, das tönt mich ziemlich an, auf jeden Fall. Inwiefern tönt es dich an? Ja, weil es ist ein Mann, der ziemlich viel Einfluss eigentlich hat. Mhm. Und gerade als Professor, und ich bin eine Studentin, und ich habe wirklich jegliche Macht über ihn. Es wertet also dich auf? Das normale Gefüge ist einfach... Es wertet dich auf, stellt dich in den Mittelpunkt und macht dich ungeheuer wichtig, ne? Ja, natürlich auch sexy, ganz klar. Mhm. Übst du in irgendeiner Weise auch Druck direkt auf ihn aus? Ja, also dass ich natürlich erwarte, dass wir dann auch mal gute Hotels haben oder natürlich bezahlt er immer die Essen. Mhm. Dann bekomme ich auch Kleider natürlich, also ja. Also du bist eine finanzielle Nutznießerin? Genau. Hast du das schon mal so angedeutet? Also hier, pass mal auf, wenn das und das nicht passiert. Ich könnte das ja veröffentlichen oder so? Ja, das ist ihm klar. Also das ist ihm von vornherein, denke ich, klar, weil... Er riskiert seine Stellung, ne? Bitte? Er riskiert seine Stellung. Ne? Ja, natürlich, klar. Und seine Ehe. Ja, mal davon mal abgesehen. Und die Kinder sind auch relativ jung. Und ich meine, ich bin auch ziemlich ehrlich. Also ich sage ihm auch ganz konkret, wie ich darüber denke. Und dass er schon auf jeden Fall mir untergeordnet ist. Mhm. Hast du sowas schon mal praktiziert? Exerziert? So ein Verhältnis? Oder bist du jetzt zum ersten Mal hineingegangen? Ich bin da irgendwie reingeschlittert und habe da total meinen Gefallen dran gefunden. Und halt gerade auch mit den Klausuren ist natürlich ganz geil. Also ich kriege die Klausuren immer vorher und ich kriege natürlich die besten Noten dadurch und habe viel Spaß. Also das war... Wie lange läuft das jetzt schon? Das läuft seit einem Jahr. Seit einem Jahr schon? Mhm. Hat er denn schon mal seinen Missmut kundgetan, dass ihm das irgendwie nicht mehr so passt, oder? Nee, ich glaube, er ist mir komplett verfallen. Ich glaube, er hat aber keine Chance, irgendwie da rauszukommen. Das ist sein Problem vielleicht, dass er, ja, das oder wie ich halt irgendwo ein Stück weit unterschätzt hat. Mhm. Und jetzt irgendwie in einem Bann drin ist. Also auf beiden Seiten natürlich. Also durch das, dass ich halt ziemlich viel in der Hand habe. Ja. Und auch in sexueller Hinsicht. Findest du ihn sexuell auch attraktiv oder ist das mittlerweile die ganze Situation für dich so von Vorteil, dass du es gerne weiter... Ja, also ich meine, sexuellen Reiz, ich kann nicht sagen, dass er mich abtören, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber er macht dich auch nicht gravierend an. Ja, ich meine, ich habe ja noch einen Freund, also... Ach, du hast ja noch einen Freund? Ja, ja. Weiß der? Nee, der weiß natürlich nichts. Nee, der lebt auch nicht hier, der lebt in London momentan. Mhm. Nee, ich meine... Weißt du, Steffi, dass ich dich sehr unsympathisch finde? Ja, ich meine, das macht ja nichts. Ja, ich finde dich ja unsympathisch. Alles, was du da so sagst, das ist mir sehr unangenehm. Oh, sehr unangenehm. Ich finde, da steht ein sehr schlechter Charakter hinter. Ich finde, finde ich schon. Ja, ich finde, das ist in Ordnung, ehrlich. Nein, ich finde das nicht. Ich finde, du hast dich da, das ist eine ganz miese Tour, die du da reitest. Ja. Und die zeugt nicht von menschlicher Größe deinerseits. Nee, also das finde ich nicht, weil ich meine... Du erpresst den Mann. Du erpresst ihn. Du bist eine Erpresserin. Nein, darf man das nicht sehen. Er hatte auch seinen Spaß. Man muss das ja auch irgendwie. Ja, aber es läuft ja nicht mehr auf der Basis der Freiwilligkeit. Du hast ihn ja, wie du gerade gesagt hast, selbst in der Hand. Du hast ihn aber das Hand. Ist ja immer so, oder? Nee, das ist also einer hat immer die Macht. Und nein. Ich. Und ich liebe die Macht. Die Macht ist geil und macht mich geil. Ja, ich hoffe, dass du nie richtig große Macht bekommst. Ja, hoffe ich mal. Ich hoffe nie, dass du irgendwie in eine große Schaltposition mal gerätst. Ja. Ich möchte nicht unter dir arbeiten oder von dir abhängig sein. Wahrscheinlich wird es dir gefallen. Ja, ich glaube wohl weniger. Kann man es nicht? Nee. Ich weiß. Aber wie stehst du da? Du bist eine Erpresserin diesem Mann gegenüber. Nun kann man, ich will diesen Mann nicht schützen, er hat sich auch drauf eingelassen. Aber letztendlich sitzt du jetzt am längeren Hebel. Ja, aber er hat einen Fehler gemacht. Ich habe nichts aufs Spiel gesetzt. Nein, er hat einen Fehler gemacht. Aber er hat einen Fehler gemacht, natürlich. Aber du verhältst dich jetzt kontinuierlich mies. Und du betrügst deinen Freund. Ja, nee, das ist okay mit meinem Freund. Wie, das ist okay mit deinem Freund? Du poppst da mit deinem Professor rum und das ist okay mit deinem Freund? Verstehe ich nicht. Ja, ich meine, der weiß es ja nicht. Das ist ein tolles Argument. Lug und Trug und alles ist okay, ne? Nee, das ist wirklich okay. Das ist echt okay. Das ist schon in Ordnung. Was sind denn für dich Werte in deinem Leben? Werte? Geld. Geld. Warum bist du so, wie du bist? Warum ich so bin? Bist du so erzogen? Weiß ich nicht, ob es daran liegt irgendwie. Also klar, also wir hatten schon immer gut Geld. Also daran hat sie gemangelt, nicht mehr auch, ja. Hm. Einzelkind vielleicht könnte es sein, dass ich es irgendwie auch für mich brauche, keine Ahnung, aber ich finde es geil. Also der oberste Wert in deinem Leben ist Geld? Ja, klar, ganz sicher. Auf jeden Fall. Und der zweite Wert? Oh, da muss ich gerade mal überlegen, da kommt erstmal lang nichts, dann vielleicht guten Sex, ja. Du wirst irgendwann eine sehr, sehr einsame Frau sein. Meinst du? Ich garantiere es dir. Ach, ich glaube es nicht, mit Geld kann man sich alles kaufen. Nein, niemals. Niemals, niemals das, was Einsamkeit verhindert oder unmöglich macht. Nee, das ist, nee. Du wirst nie lieben können und du wirst nie wirkliche Liebe erfahren, Steffi, wenn du so weitermachst. Du wirst vielleicht irgendwann mal sehr reich werden. Du wirst eine bittere alte Frau irgendwann werden, steinreich vielleicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir sprechen uns mal in 20 Jahren wieder. Alles klar. Okay. Danke für den Anruf. Ja, wiederhören. Tschüss. Oh, was sagt unsere Uhr? 1.30 Uhr. Nein, 1.31 Uhr. Und jetzt machen wir eine Pause. Nur 32, 10 Sekunden, Radio 1 Live hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich habe Macht über Menschen. Wer von euch hat Macht über Menschen, in welcher Art auch immer? Wem von euch gefällt das sehr gut, so wie wir es gerade gehört haben? Oder vielleicht ist der ein oder andere unter euch auch, der Macht ausübt, aber dabei in irgendeiner Weise auch ein ungutes Gefühl hat. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Sven, 20 Jahre alt. Morgen. Morgen, Domian. So. Erstmal wollte ich sagen, das ist ja der Hammer, wie Geld Leute verändern kann. Hä? Du in deiner letzten Anrufung meinst Steffi von Wahl, ja. Ja, gerade eben. Ja. Wenn das man überhaupt so denken kann, das haut einen ja völlig um. An mich haut's um. Ja, mich, das ist, na, gut. Ja, also zu dir. Ja. Ja. Also ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe eine Freundin seit 5 Monaten. Ja. Und die ist 18. Mhm. Und die ist mir, kann man sagen, bis jetzt in fast jeder Hinsicht hörig. Also ich habe... Also du sagst, wir machen das und das, sie macht's mit. Ja, sie also macht's nicht, mit. Nicht im sexuellen Sinne ausschließlich, sondern im gesamten Alltagsleben. Im auch. Gesamten Alltagsleben. Mhm. Mhm. Sag mal so ein paar Beispiele, wo du... Wo es dir auch so direkt aufgefallen ist vielleicht. Ja, jetzt nicht mal in das Sexuelle, sondern das ganz Normale ist zum Beispiel, wenn sie jetzt zu mir kommt oder wir machen Essen und so und sie geht einkaufen vorher und wir dessen das auf der Liste und sie kommt und da passt irgendwas nicht in den Kragen von dem, was sie mitgebracht hat. Mhm. Ist eine kleine Zutat, kann es eine kleine Zutat sein. Mhm. Da sage ich, nö, das passt mir nicht, hättest lieber dessen das geholt, kannst gerade nochmal losgehen. Geht sie los? Und sie geht sofort los, ohne was zu sagen. Mhm. Und das, lang sind wir noch nicht zusammen. Das sind gerade mal 5 Monate zusammen. Und ich vermute, dass es im Sexuellen dann aber genauso ist. Immer wenn du willst oder was du willst, macht sie mit. Ja, das natürlich, ja. Das auch sowieso. Ja. Mhm. Und mittlerweile schreckt es mich schon irgendwie ein bisschen ab. Mhm. Weil wie habt ihr euch denn überhaupt, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie sind da die Initiativen ausgegangen? Das war eigentlich ganz normal. Also, ich war in der Disco mit Kollegen und dann saß sie an der Bar, an der Sektbar und da haben wir sie halt ein bisschen beobachtet und so. Und ich habe immer Blickkontakt mit ihr gehabt und sie auch. Und da bin ich halt mal ein bisschen hingegangen so und habe halt gesagt, ja, so, ob ich irgendwas zu trinken ausgeben kann und so. Und das war ganz normal eigentlich so. Und wann ist es dir dann zum ersten Mal aufgefallen? Wann zum ersten Mal? Das war so, kann man sagen, vielleicht sie mir erst einen Monat später so was. Dass sie immer zu allen Ja und Abend gesagt hat und was ja, du willst. Das macht sie und ja, eben, das ist das. So, dann seid ihr fünf Monate zusammen, sagst du, ne? Und du hast gerade ja auch die Andeutung schon gemacht. Ich könnte mir vorstellen, also bei mir wäre das so, mich würde das langweilen. Ja, mittlerweile ist es eben auch so. Das ist ja schrecklich, wenn man mit jemandem zusammen ist, der keine eigene Meinung hat. Ja, wie auch gesagt, ja eben, mittlerweile schreckt mich auch so ein bisschen ab, weil... Die dackelt hinter dir her und macht alles, was du willst. Genau, das ist das sowas, ja. Das denke ich mir auch. Ist ja letztendlich auch keine interessante Gesprächspartnerin, weil sie vermutlich auch so meinungsmäßig immer sich an dich heranhängt, ne? Oder? Ja, aber ich versuche jetzt schon irgendwie von meiner Seite jetzt irgendwie anders zu reagieren. So. Ja, wie? So irgendwie so auf die Seite so eher umstellen. Weißt du, was ich meine? Eher umstellen, dass sie, wie du gesagt hast, schon eine eigene Meinung auch hat und so. Das Problem wird sein, wenn das Mädel so ist. Aha. Es gibt ja Menschen, die sind so. Die wirst du vielleicht auch, oder mit ziemlicher Sicherheit sogar, wenn sie so ist, auch nicht umkrempeln können. Vielleicht sucht die genau diesen leitenden Mann an ihrer Seite. Aha. Ja, an den sie sich anlehnen kann und dem sie dient, ganz einfach. Zumal ich gar nicht vorher so war. Du warst gar nicht vorher so. Nein, ich war gar nicht eigentlich so. Gab es denn in den ersten beiden Monaten auch mal so Momente, wo du das gut fandest? Im Moment, am Anfang kann man ja auch vielleicht so ein Gefühl haben, ah geil, die macht alles, was ich will und ich bin der Superstar. Ja, und Faulheit und Füße hochlegen. Genau, und so. Ja, das habe ich mir am Anfang war es eben so. Habe ich gedacht, oh geil und so, ja. Mhm. Die tragt da auf gut Deutsch der Arsch hinterher im Bett sogar und so, läuft alles super und so. Und aber dann ist es doch gekippt bei dir und es geht in die skeptische Richtung. Ja eben, jetzt geht es eben in die skeptische Richtung. Mir würde das eine Person auch unattraktiv machen. Wie geht dir das? Mhm. Ja, gut, mittlerweile schon irgendwie. Mhm. Deswegen versuche ich ja auch irgendwie... Ich finde das auch, letztendlich, Sven, finde ich das auch enterotisierend. Wenn sich jemand so verhält. Ja. Bemerkst du das bei dir auch, dass du vielleicht gar nicht mehr so scharf auf sie bist? Schon nach 5 Monaten? Das merke ich mittlerweile auch schon. Ja. Das ist eben das. Also ich prognostiziere, wenn die junge Dame sich nicht sehr verändert, wird diese Beziehung nicht lange halten. Glaube ich, wenn ich dich so reden höre. Also auf jeden Fall ist diese Art von Macht nicht dein Ding. Daran kannst du dich nicht labsalen. Das ist nicht. Nee, am Anfang war es schon mein Ding, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Nee. Verstehe ich, kann ich gut verstehen. Ja, sieh mal zu, vielleicht kannst du sie doch noch, indem du dieses thematisierst und immer wieder ihr vielleicht auch hinlegst und sagst, hier, damit kann ich nichts anfangen, das zieht mich runter. Vielleicht kannst du ja doch noch irgendwas verändern bei ihr. Mhm. Versuch's also einfach. Ja, ich versuch's. Viel Glück. Darf ich noch ganz kurz was loswerden? Ja. Mein Bruder versucht auch immer bei, wo dein themenfreier Abend und so ist, immer durchzukommen. Mhm. Also finde ich klasse und so, wollte ich auch mal sagen. Deine Sendung ist auf jeden Fall super, erstmal. Und kann ich ganz kurz einen Gruß an ihn loswerden? Mein Bruder? Ich bin jetzt in guter Stimmung, du darfst ja. Ich darf ja, alles klar, danke. Also Jens, ich hoffe, dass du irgendwann mal am themenfreien Abend durchkommst und hockst nicht so oft noch vorm, der hockt jedes Mal beim Internet, bei Big Brother, Voyeur. Die ganze Zeit wollte ich mal sagen, also mal abschalten. Entspanner ist das. Ja, ich komme nie durch, weil ist immer bis jetzt die Telefonleitung bei ihm. Aber jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt bei dir. Alles Gute. Okay, dir auch. Tschüss, mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Ich habe das ja noch nie im Internet gesehen, dieses Big Brother. Aber es ist wahrscheinlich da genauso langweilig wie im Fernsehen. Dirk, 21. Hallo. Ja, guten Morgen. Grüße dich. Also meine Vorredner hatten ja alle mehr oder weniger positive Erfahrungen mit Macht haben. Na, das Sven gerade ja nicht, genau. Ja gut, aber die anderen waren schon recht angetan. Ja, allerdings, ja. Ich habe auch aus beruflicher Sicht mehr oder minder Macht. Du bist Politiker. Nee. Sondern, die trauen sich ja gar nicht anzurufen, ich sehe es ja schon wieder. Das denke ich mir auch, ja. Ich bin Polizeibeamter. Ah ja, ne? Ja, das stimmt, da hast du auch. Mhm. Und da gibt es schon eine gewisse Art von Macht. Mhm. Und die muss man natürlich auch aus beruflichen Gründen des Öfteren einsetzen. Beschreib doch mal so die Machtsituationen, die wirklich als solche auch so benannt werden können. Also das wären beispielsweise, wenn jemand betrunken Auto fährt. Mhm. Und ich kontrolliere ihn und ich muss ihm den Führerschein wegnehmen. Und es ist ja nun mal so, dagegen sträubt sich ja jeder, wenn er seinen Führerschein los wird. Und jetzt kriegt man natürlich die größten Storys erzählt. Mitunter sind es Leute, die beruflich darauf angewiesen sind, auf den Führerschein. Mhm. Und das sind so Sachen, wo man hinterher, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich richtig, was ich mache in diesem Moment. Mhm. Ja, und ich habe mich dazu ja auch mehr oder weniger verpflichtet, unsere Gesetze durchzusetzen, doch hinterher oft Gewissensbisse habe, weil ich vielleicht gerade ein Leben mehr oder weniger zerstört habe. Und ihr habt ja in verschiedensten Situationen auch Ermessensspielräume. Richtig. Und das macht ja die Macht eigentlich aus. Ne? Richtig, diese Sache gibt es auch, richtig, dass wir sagen können, ich greife härter oder weniger hart ein. Ja, und ich bin jemand, der das auch immer, wie gesagt, aus dem Gefühl heraus dann entscheidet. Wie lange bist du ja schon aktiver Polizeibeamter? 5 Jahre. 5 Jahre. Gibt es eine besondere Situation, nach der du extreme Gewissensbisse hattest oder wo du sehr hin und her gerissen warst, längere Zeit vielleicht? Ja, das sind gerade, wenn ich wirklich Berufskraftfahrern beispielsweise den Führerschein entziehen muss. Ja, weil die sind gescheiterte Existenzen. Speditionskaufleute bzw. Fahrer, das ist ein harter Job. Und die können dann auch nicht irgendwo im Büro arbeiten, sondern die sind im Regelfall weg vom Fenster. Andererseits weißt du ja auch, dass es nur richtig ist, das zu tun, um halt die anderen zu schützen, die anderen Verkehrsteilnehmer. Das ist, sagen wir, das Spiegelbild der Medaille. Ja? Da kann man sagen, einerseits, es ist richtig, was ich tue, und ich muss es auch tun. Ja, weil die Frage ist, wo ist der Gewissensbiss größer? Wenn ich ihm jetzt den Führerschein abnehme oder wenn ich hinterher irgendjemandem die Todesnachricht überbringe, weil er jemanden platt gefahren hat. Genau, ja. Aber das kann einem, genau so ein Gedankenmodell, wie du es gerade selbst formuliert hast, kann einem doch oder kann dir doch eigentlich da helfen. Es ist, aber dennoch bleibt ein übler Nachgeschmack. Richtig, das ist Fakt. Es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass ich, sag mal, so schwer mit belastet bin, dass ich sage, ich sollte vielleicht den Beruf an den Nagel hängen. Das ist natürlich nicht der Fakt. Ich liebe meinen Beruf und ich stehe dahinter, was ich tue. Ich wollte nur mal erwähnen, jetzt zu deinem Thema speziell, dass es auch Nachteile haben kann, Macht zu haben oder belastend wirken kann. Glaube ich, natürlich. Ich glaube ja auch, wir wollen jetzt nicht so leger über Politiker reden, dass es natürlich sehr viele verantwortungsbewusste Politiker gibt, für die es auch sehr schwierig ist, mit so einer Machtfülle umzugehen und diese Machtfülle zu spüren, zu wissen, wenn ich dieses und dieses entscheide, greife ich in ganz viele individuelle Schicksale hinein. Ne? Das ist richtig. Das ist gerade was bei uns beispielsweise, wenn eine bedrohliche Situation auf uns zukommt, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden zu müssen, beispielsweise schieße ich oder schieße ich nicht. Das kann hinterher positiv ausgehen und das kann auch für mich äußerst negativ ausgehen. Das ist bei uns so, dass man immer mit einem Bein im Gefängnis steht, ne? Ja, ich weiß. Ich hatte früher immer die These, dass jemand, der zur Polizei geht, schon per se auch so eine gewisse Lust an dieser, ich sage es mal, kleinen Machtausübung haben muss, um ein guter Polizist zu sein. Ist das so? Also ich kann nur von mir sprechen, also bei mir war das nicht so. Ja, ich meine, ich habe da mehr die eigentliche Aufgabe der Polizei gesehen, helfen, schützen und eben auch die Durchsetzung unserer Gesetze. Aber Bauchpinseln ist hier nicht auch ein bisschen, wenn ihr irgendwo auftaucht, in der Regel ist es ja immer noch so, dass ihr schon Respekt verbreitet. Richtig. Und das ist wiederum auch etwas, was sehr angenehm sein kann. Ja, man kann auch vielen Konfrontationen aus dem Weg gehen, allein dadurch, dass einer mit grüner Uniform da steht und plötzlich wird es ruhiger. Kann natürlich auch im Gegenteil ausatmen, nimmt sie erst recht. Ja, aber es kann auch positive Gefühle ausstrahlen. Also diese Ambivalenz, von der du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesprochen hast, führt aber nicht dazu, dass du sagst, ich kann eigentlich diesen Beruf nicht mehr ausüben. Nein. Das auf keinen Fall. Nein. Du bist fest entschlossen, da weiter zu sein und zu arbeiten. Mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Ja. Na gut, so sollen die Polizisten ja auch sein, mit Leib und Seele. Richtig. Viel Erfolg im Beruf, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Klaus ist dran und Klaus ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Klaus, guten Morgen. Ich höre dich ganz schlecht. Ja, bei dir piepst es auch. Aber ja. Wir fangen einfach mal an. Alles klar. Über wen übst du Macht aus? Ja, über Nachgeordnete. Ich bin Feldwebel bei der Bundeswehr. Ah, das ist natürlich noch beispielhafter als die Polizei. Ja, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich sag mal, der Kollege soll sich mal keine Gedanken machen da. Ja. Er muss schon im Rahmen der Gesetze bleiben und fair bleiben. Das ist alles schon in Ordnung. Aber das Beispiel, was er anbrachte, da betrunken im Verkehr, ich glaube, da ist die Macht, die er auszuüben hat, schon legitim. Hörst du das Pfeifen auch? Liegt das an deinem Telefon? Nein, das höre ich die ganze Zeit schon. Aha. Feldwebel. Ja. Oberfeldwebel. Feldwebel. Jetzt kläre mal uns, die wir mit diesen Rängen nicht so sehr viel am Hut haben, auf, wie hoch das schon ist. Ich glaube recht hoch, ne? Ja, nee? Es ist in der Mitte drin, sag ich mal. In der Mitte, so. Ja. Wie viele Leute befiehlst du? Also ich bin Ausbilder bei der Bundeswehr. Ja, wie viel sind da, wie viel hast du unter dir? 30 Mann. 30 Mann, ja, doch. Aber das ist natürlich wirklich ein ganz krasses Beispiel. Die Bundeswehr, ja. Die tanzen doch dir nach der Nase, die machen doch alles, was du willst, ne? Ja, wenn du sagst, auf dem Boden, dann liegen die Jungs auf dem Boden. Aber ich denke mal, die Vorteile, die man so gegen die Bundeswehr hat, die stimmen vielen Sachen sicherlich nicht. Aber mein konkretes Problem oder beziehungsweise weshalb ich anrief, ist, die Macht, die ich habe, die ich über Leute ausüben kann, ist alles, was ich so auf der Straße sehe an Jugendlichen, die mit 14, 15 Jahren keine Achtung vor irgendwelchen Leistungen oder Lebensläufen von Menschen haben, in Straßenbahn, Bussen, auf der Straße, irgendwo rumkakeln und sowas, da denke ich mir mal, 3 Jahre später seid ihr da. Ja, oder auch nicht, ne? Oder auch nicht, ja, aber mit Masse hat man sie ja dann auch. Sie kommen. Und das heißt, du empfindest schon eine gewisse Lust, dann diese Leute, wenn sie denn bei dir sind, zu einer gewissen Ordnung zu erziehen. Ja, doch, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall schon, ja. Und es, ich weiß, dass es manchmal unfair ist, aber ich gehe da auch schon weiter. Also wenn ich jemanden habe, der irgendeinem Äquivalent auf der Straße entspricht, wo ich sage, das könnte der auch gewesen sein, der könnte diese Sachen, der könnte sich einfach schlicht der gesellschaftlichen Ordnung nicht unterordnen. Den nehme ich mir dann auch ganz konkret vor und ich habe dabei auch keine Gewissensbisse. Aber ich bin aber auch bereit, dann zuzugeben, es war der Falsche oder ich. Aber dieser Mensch ist ja dann in dem Moment zumindest deiner Willkür ausgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der ist dir untertan und der muss dann alles machen, was du möchtest. Das ist richtig. Nun ist ein Feldwebel und du wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gleich gut gelaunt, gleich fit und in gleicher Verfassung. Passiert es dir manchmal auch, dass du vielleicht private Unstimmigkeiten, Probleme mit in den Dienst nimmst und dich dabei ertappst, dass es an den armen kleinen Soldaten auslässt, dass die dann noch mal mehr auf die Erde? Weiß ich nicht. Ich kann jetzt sagen nein, aber vermutlich ist es so. Ich meine, ist man wahrscheinlich nicht frei von, aber da gebe ich mir schon Mühe. Meine privaten Sache, abgesehen davon habe ich privat weniger Probleme, also ich habe ein sehr gutes Privatleben, aber für den Fall, dass es mal so sein sollte, ich glaube, dass ich das ganz, ganz gut im Griff habe. Das sind eher so die Sachen, die ich mit in den Dienst nehme, was ich einen Tag vorher erlebt habe. Nicht in meiner auf der Straße zum Beispiel. Auf der Straße. Also, ja. Ist das ja eine komplexe Hierarchie, die Bundeswehr. Ja. Du befiehlst den Soldaten und dir befehlen auch wieder deine Vorgesetzten. Ganz genau. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du so von einer Situation in die andere kommst, da haben noch 30 Mann gemacht, was du wolltest, und dann gehst du eine Tür weiter und da steht dann jemand, der dir Befehle gibt. Kann man da so leicht einfach umschalten? Ja doch, ich denke mal, das ist eine andere Situation. Also ich habe diesen Beruf gewählt, ich habe gesagt, ich möchte das machen, ich möchte es ebenfalls länger machen und ordne mich dem System unter. Und die Leute, die bei mir ankommen, sind ja in aller Regel Wehrpflichtige, die sagen, ja, es ist eine lästige Pflicht, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, aber die wollen das einfach nicht, oder die müssen es hinnehmen, ob sie es wollen oder nicht. Und ich ordne mich dem unter. Hast du diesen Beruf ergriffen in erster Linie, weil du auch Spaß hast am dich unterordnen und Spaß am Befehlen? Oder hattest du andere Hintergründe gehabt? Na, das hatte schon andere Hintergründe. Ich war ursprünglich in der NVA und es war eine Übernahme. Aber ich sag mal, es hatte was mit einer Vorgesetztenrolle zu tun, aber nicht mit Leuten schikanieren oder sowas. Ich wollte schon irgendwas tun, mit Leuten arbeiten in einer Führungsfunktion, aber es war nicht vorrangig der Wunsch, Leute zu schikanieren. Das hoffe ich nicht. Also ich stelle es mir schon sehr schwierig vor, man muss ja schon ein sehr gesundes Selbstbewusstsein haben, um zu definieren, was Ordnung und was ordentliches Verhalten ist. Ne, davon gehst du ja aus, dass du das weißt und dass man dir das in der Bundeswehr vermittelt und das möchtest du ja weitergeben. Nur das ist ja eine gesetzte Vorstellung. Die ist ja nun nicht unbedingt, jemand anders könnte es ganz anders definieren. Na gut, ich habe ja noch ein Leben außerhalb der Bundeswehr. Also ich habe einen Freundeskreis, ich habe eine Familie, die nicht der Bundeswehr angehören. Also von daher kann ich, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, was ist das Leben außerhalb der Bundeswehr, wie wird es da definiert. Ja? Und diese Werte und diese Ordnung, die außerhalb, also die in unserem normalen Leben, jetzt rede ich mal nicht als Feldwebel der Bundeswehr, sondern die in unserem normalen Leben stattfinden, die möchte ich auch ganz gerne übertragen in die Bundeswehr. Ja? Na gut, aber da gibt es ja nur ganz viele Werte, die konträr sind zu dem, was in der Bundeswehr passiert. Ne? Wie du es gerade auch schon im Extrem als Beispiel genannt hast. Ja, zum, was denn? Naja, wenn du sagst, dass du junge Leute auf der Straße siehst, die keinen Respekt haben vor Lebensläufen oder wie du es gerade... Ja, ganz genau, ganz genau. Aber das, da entsprechen sie doch sowohl der Ordnung außerhalb der Bundeswehr als auch der Ordnung in der Bundeswehr nicht. Auf jeden Fall merke ich, dass du mit Leib und Seele Soldat bist, dass dir das Spaß macht und dass du auch findest, dass das eine wichtige und richtige Aufgabe ist. Ja, das denke ich schon, ja. Ja, finde ich eigentlich auch. Man kann da differenzierter Meinung sein bei dem einen oder anderen, aber grundsätzlich ist es sicher eine wichtige Funktion, die ihr da ausübt. Ja. Danke für den Anruf, Klaus. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Karl, 66 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend. Du hast auch Macht über Menschen. Ich hatte. Du hattest. Ich hatte bis zum 31. August letzten Jahres. Ne, der Auslöser meines Anrufs ist, ich sag dir gleich, was ich bis dahin gemacht habe. Ne, diese erste Geschichte von diesem jungen Mann, der da mit dem Gang, Gang oder Clique, wie auch immer man das nennen will, das ist ja noch alles ganz harmlos. Ne, es gibt eine Stadt, da wurden mal jahrelang Gastwirte erpresst von Leuten, die die Macht hatten, einer sogenannten Schutzgeldmafia nennt man sowas. Ja, ja. Um aber keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das waren keine Ausländer, sondern das waren Einheimische. Die haben also jahrelang zu den Gastwirten gesagt, hört zu, ihr zahlt uns monatlich so und so viel und dann geht's euch gut. Du sprichst in der Vergangenheit, ist das nicht nach wie vor gang und gäbe? Ja, ich rede jetzt von einem konkreten Fall. Achso, ja. Irgendwann wurde es denn den Gequälten doch zu doll und sie zeigten bei der Polizei an, machten nachher wieder Rückzieher, dann gab es aber einen Kronzeug. Kurz und gut, diese Sache wurde dann vor Gericht verhandelt und ich war Vorsitzender dieses Gerichtes. Also du warst Richter? Ich war Richter, ja. Du warst Richter, ja. Und dann haben wir diese Jungs einen zu 13,5 und zwei andere zu 12,5 Jahren verbraten. Wobei ich also das nur kurz sagen möchte, wer Macht missbraucht, wie diese, die sie also zeitweilig hatten, und dann auch noch das Ende nicht sieht, der kommt eines Tages denn dazu, dass nun mal andere noch mächtiger sind als er oder sie und verschwindet auf Jahre hinaus im Knast. Hoffen wir es mal. Und ich kann nur allen Leuten, die da sagen, ich habe keine Angst vor der Polizei, denen kann ich nur sagen, die Gefängnisse sind voller Leute, die keine Angst vor der Polizei haben. Jetzt lass mal über deinen Beruf reden. Du warst Richter. Ja. Bei was für einem Gericht? Ne, zuletzt bei einem Landgericht. Bei einem Landgericht. Solche Strafen können ja auch nur Landgerichte. Also ich war dort, die offizielle Amtsbezeichnung war Vorsitzender Richter am Landgericht. Wie viele Jahre hast du als Richter gearbeitet? 36. 36 Jahre. Ja. Das ist ja schon eine sehr mächtige Position. Das kann man wohl sagen. Ja. Gehen wir mal in die Anfänge deiner Tätigkeit zurück. Gab es da oft Gewissenskonflikte? Weil du hattest ja nun die Macht, wirklich eine Biografie gravierend zu formen. Ja. Gab es da diese Gewissenskonflikte? Nein, da müsste ich also lügen. Ich könnte jetzt wichtigtuerisch sagen, jawohl, ich habe Bedenken und Skrupel und das. Ich habe nie an meinem Beruf gezweifelt. Und wenn ich heute vor der Wahl stünde, ich zähle es wieder. Gab es bei dir auch diesen, wir haben gerade darüber gesprochen, so einen gewissen Lustfaktor an dieser Macht? Nein, es gab nur eine gewisse Befriedigung, wenn irgendwelche Sachen, also ich habe zum Schluss zwar nur Strafsachen gemacht, vorher aber auch normale Zivilsachen. Und wenn man dann zum Beispiel streitende Brüder, die ein gemeinsames Grundstück geerbt hatten und deren Kinder dann nun Glasscherben ausstreuten und Hiss und Hass und so, wenn man die dann verglich, also vertragte und dies und das, und wenn man dann nach Jahren, das ist also auch ein konkreter Fall, einen dieser beiden zufällig im Zug traf und der einen anstrahlt und mir sagte, das war ja ein wunderbarer Vergleich, ich wollte es ja zuerst gar nicht, aber das hat gehalten. Dann ist man natürlich auch mit sich und der Welt zufrieden. Das glaube ich, wenn man so eine schöne Rückmeldung bekommt. Ja. Gab es dann auch Situationen, wo du hinterher noch oft daran gedacht hast, doch im Zweifel hast? Ja, normalerweise ist es ja so, man kann diesen Beruf insbesondere als Strafrichter und Vorsitzender oder Richter in einem Schwurgericht, wenn man das Gericht verlässt, dann muss man das hinter sich gelassen haben. Das müssen also Ärzte, deren Patienten sterben, die können auch da nicht große schlaflose Nächte haben. Ja, aber ich glaube es. Aber es gibt also, ein Fall fällt mir jetzt ein, der mich also sehr bewegt hat. Da war ein Vater gewesen, der mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet war, ein Kind hatte. Und die hatten sich getrennt. Oder genauer gesagt, sie hatte sich von ihm getrennt. Er konnte aber das Kind regelmäßig, die wohnten ziemlich weit auseinander, konnte das Kind aber regelmäßig besuchen. Sie brachte es ihm und holt es dann wieder ab. Mhm. Und dann hat er also dieses Kind, das war ein fünfjähriger Junge, den hat er dann nun, nachdem er es am Wochenende hatte, ne, hat er es mit in die Wirtschaft genommen und hat dann da ein Bier getrunken. Betrunken war er überhaupt nicht. Mhm. Hatte schon vorher eine Gardinenschnur eingesteckt und hat dann dieses Kind, um seine Mutter zu treffen, erdrosselt und in einen Fluss geworfen oder an einen Fluss abgelegt. Mhm. Das ist natürlich etwas, was einen dann auch nachträglich bewegt. Mhm. Wie sah das Urteil aus? Lebenslang. Lebenslang. Ja. Mhm. Ist auch rechtskräftig geworden. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du irgendwann in diesen langen Jahren nicht verantwortungsbewusst mit deiner Macht umgegangen bist? Nein. Nein. Nein. Ich bewundere dich, beneide dich um dein Selbstbewusstsein. Also ich habe mich davor gehütet, in Selbstgerechtigkeit zu verfallen und nun das als Machtausübung als solche zu betreiben. Was ist die Motivation, wenn man Jurist ist, sich für den Beruf des Richters zu entscheiden oder zu bewerben? Liegt da nicht doch ein dickes Stück der Sehnsucht drin, diese Macht auszuüben? Das kann ich wohl auch nicht bestreiten. Es ist aber auch das Bestreben darin zu versuchen, jetzt will ich mal etwas pathetisch werden, etwas Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, anhand einzelner Fälle. Also schon ein gewisser Idealismus. Ja, aber Idealismus will ich auch nicht sagen. Es wird ja ganz gut bezahlt. Also das will ich ja nun auch nicht sagen. Also du bist vollkommen mit dir im Reinen, was diese Tätigkeit anbelangt. Und traure ihr jetzt nun überhaupt nicht nach. Also der Ruhestand bekommt mir genauso gut wie vorher die Arbeit. Das ist sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und dass wir haben reden können. Alles dann. Vielen Dank, Karl. Auf Wiederhören. Ja, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Mike 21. Ja, hallo. Hallo Mike. Wir haben nicht nur so ganz viel Zeit, wir versuchen es. Ja. Über wen übst du Macht aus? Genug gewartet. Ja. Ja, und zwar, es geht darum, ich habe auch eine gewisse Macht, und zwar mit meiner Freundin. Mhm. Über deine Freundin? Ja, über meine Freundin. Wir sind vor anderthalb Jahren zusammengekommen und dann hat sich das so mit der Zeit mal ergeben, dass sie versucht hat, mir zu sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Mhm. Ich habe es natürlich auch gemacht. Und irgendwann bin ich natürlich dann ausgeschlitzt. Und dann hat es richtig Zoff gegeben. Mhm. Und weil ich sie ja auch nicht schlagen wollte, würde ich auch nie was tun. Ja. Habe ich natürlich den Schrank auseinandergenommen, also kaputt geschlagen. Mhm. Da haben wir uns hingesetzt, miteinander geredet. Mhm. Ja, und jetzt seit einem halben Jahr ist das umgekehrt. Also ich mache das mehr bei ihr. Wie, du machst das mehr bei ihr? Ja, sie hängt ziemlich an mir, ich hänge auch wohl an ihr, aber wenn es irgendwas ist... Also sie, den Fall haben wir gerade schon mal gehabt, sie macht im Prinzip alles das, was du gerne möchtest. Ja, genau. Mhm. Wie fühlst du dich dabei? Hast du... Ja, in dem Moment eigentlich zufrieden. Mhm. Aber du sagst in dem Moment... Ja, sie macht es. Aber du sagst in dem Moment, nach einer gewissen Zeit nicht mehr? Nee, im Nachhinein muss ich auch schon drüber nachdenken. Wir haben auch drüber gelabert und so, oft genug schon, aber bringt halt nichts. Und sie hat auch gesagt, genau, hast ja nichts zur Beratung schon oder sonst irgendwas. Also dir wäre lieber, wenn du mehr oder weniger eine gleichberechtigte Frau neben dir hättest? Das ist ziemlich gleichberechtigt, nur ich will, weiß ich nicht, seitdem wir da den Zoff hatten, habe ich wohl mehr ausgenutzt. Ich sag halt immer, wenn jetzt sie irgendwie wegfahren will mit einem Kumpel oder sowas, sie hat ziemlich viele Freunde und Bekannte. Kann das sein, dass sie schlichtweg Angst vor dir hat und sich deshalb dir unterordnet? Und sie hat Angst davor, dass ich Schluss mache. Also, dass sie sage, verschwinde, pack deine Klamotten und geh. Ja. Weil ich damit auch teilweise viel drohe. Mhm. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Du hast aber gerade selbst einen Begriff genannt, nämlich du hast deiner Freundin vorgeschlagen, dass ihr immer zusammen zu einer Partnerberatung gehen solltet. Ja. Will sie, würde sie darauf eingehen? Würde sie es mitmachen? Ja, ich nicht. Warum nicht? Aber ich fände es ein bisschen dumm, da jetzt hinzugehen und denen zu sagen, was bei uns zu Hause abläuft. Mein Gott, du hast es mir jetzt auch versucht, ein bisschen zu erzählen. Und wenn wir länger Zeit gehabt hätten, hättest du es mir wahrscheinlich noch ausführlicher erzählt. Und wenn du dich auch unwohl fühlst in der Situation, gib der ganzen Sache doch eine Chance. Rausgehen könnte er immer noch. Wenn du denkst, dass der dummes Zeug labert, kannst du immer noch rausgehen und sagen, nee, ist nicht mein Ding. Aber versuch's doch ganz einfach mal. Ja, ich kann's probieren. Probier's mal. Ob's klappt, weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ist ein Versuch. Viel Glück. Ja. Mein lieber Mike, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen Nacht ein offenes Talkradio, eine offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr immer schon hier anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine sehr schöne, gute Nacht und bin gespannt, freue mich auf morgen. Bye bye.